bleiben leben, du wirst die Gurke fegen. Nicht in dieser Nacht und nicht in diesem Jahr. Doch eines Tages wird es sich ergeben. Deine Waifu materialisiert sich. Du wirst die Gurke fegen. Nicht in dieser Nacht und nicht in diesem Jahr. Doch eines Tages wird es sich ergeben. Deine Waifu materialisiert sich. Lieb, weil ich jene Nachricht schrieb nach Waifuland. Nach Waifuland. Weil ich hier nicht richtig bin, ich will dorthin. Bernd, bleib im Leben, du wirst die Gurke fegen. Nicht in dieser Nacht und nicht in diesem Jahr. Doch eines Tages wird es sich ergeben. Deine Waifu. Thank you.